du bist schon lange an deiner Work-Life-Balance am Kämpfen? Dann ist der Zeitpunkt nun gekommen, die Sache zu vergessen. In dieser Folge zeige ich dir, dass es gar keine Work-Life-Balance gibt. Vorausgesetzt, du bist ein echter Unternehmer. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Ich brauche Ferien, hört man die Leute da und dort stöhnen. Oder endlich Wochenende. Ich halte es fast nicht mehr aus. Auch sehr in Mode ist, morgen ist ja schon wieder Montag, dabei habe ich mich noch gar nicht gut erholen können. Und wenn jemand gar Ferien zur Erholung braucht, bin ich klarer Meinung, dass er einfach den falschen Job hat. Diese Menschen verhalten sich folgendermaßen. Sie trennen Menschen in geschäftliche und private Kreise, haben ein geschäftliches und ein privates Handy, sie wollen in den Ferien keine E-Mails lesen und schon gar nicht übers Geschäft reden. In solchen Fällen kommt die Work-Life-Balance ins Spiel. Ganze Branchen wollen uns erklären, wie wir diese Balance hinkriegen. Sie bieten Programme an, vom Klosteraufenthalt bis zum Überlebenstraining in der Wildnis, um endlich wieder dahin zu kommen, dass Arbeit und Freizeit wieder in Balance kommt. Das kommt mir in etwa so vor, als ob wir unseren Kindern Medikamente geben, damit wir uns weniger um sie kümmern müssen, anstatt ihnen eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. Im Klartext heißt das für mich, solange ein Mensch nicht wenigstens ansatzweise seine Berufung gefunden hat, muss er immer wieder mit der Work-Life-Balance kämpfen. Du hast deine Berufung gefunden, wenn deine Talente und Stärken auf ein Bedürfnis treffen. Wenn deine Berufung auf kein Bedürfnis trifft, bleibt es ein Hobby, aber immerhin. Dann brauchst du definitiv keine Work-Life-Balance mehr. Es wird dann alles eins. Und daraus entstehen sogar Synergien. Versteh mich richtig, ich will nicht sagen, dass jeder 24 Stunden am Tag arbeiten sollte. Doch wenn du rund 80% deiner Arbeitstätigkeit liebst, spielt die Uhr keine Rolle mehr. An manchen Tagen arbeitest du nur 2 oder 3 Stunden, an anderen Tag und Nacht. Privates und Geschäftliches wechseln sich ab, befruchten sich gegenseitig und machen Freude. Typisch bei solchen Menschen ist, man weiß nie genau, wann sie arbeiten, ob sie jetzt gerade arbeiten oder ob das ein privates Gespräch ist. Bei mir ist es sogar so, dass sich aus geschäftlichen Kontakten Kunden wertvolle private Freundschaften entwickelt haben und auch umgekehrt. Wenn man mich anruft, dann unter einer Nummer. Wenn ich Zeit und Lust habe, nehme ich ab. Ich mag nicht überlegen, ob ich mein privates oder mein geschäftliches Handy mitnehme. Ich nehme nur ein Handy mit oder eben keins. Denn privates will ich nicht vom beruflichen trennen. Ein anderes Beispiel aus meinem Alltag. Ich treffe in den Ferien am Strand, bei dem ich aber täglich an einem Projekt gearbeitet habe, einen spannenden Menschen. Wir philosophieren über Gott und die Welt. Und plötzlich kommt die Frage nach dem Beruf und siehe da, sofort schmieden wir Pläne, um gemeinsam ins Geschäft zu kommen. Das wäre nicht denkbar, wenn ich mir sagen würde, dass ich in den Ferien nicht arbeiten dürfe. Apropos Ferien. Schalte deine automatische E-Mail-Ferienabwesenheit ab. Denn der Stress vor und nach den Ferien, pro Woche Ferien hunderte von E-Mails, ist viel zu groß. Lese lieber relaxed 2-mal am Tag die E-Mails, so kannst du entspannt in die Ferien gehen und entspannt wieder ins Unternehmen zurückkommen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch Der gute Geist deines Unternehmens. Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen,